Wir hören jetzt einen Redebeitrag eines Vertreters der Gruppe Arbeiterinnenmacht. Liebe Genossen und Genossinnen, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch auch recht herzlich im Namen der Gruppe Arbeiterinnenmacht zum revolutionären 1. Mai. Heute können wir auf eine 30-jährige Tradition zurückblicken. Wir waren widerständig, wir haben gekämpft und wir sind auch heute eine Kraft, die Tausende in Deutschland und international mobilisieren kann. Das ist gut. Darauf können wir gemeinsam stolz sein und wir senden unsere Grüße auch an die Genossen und Genossinnen, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die in Brasilien am Freitag zu 40 Millionen auf die Straße gegangen sind. Doch eines ist auch klar, dies sind keine Zeiten für Selbstgefälligkeit, es sind auch keine Zeiten für sichere Glaubenssätze. Wir sind nicht hier, um in 10 Jahren einfach immer noch da zu sein. Wir sind hier, heute und in Zukunft, um dem deutschen Imperialismus den Kampf anzusagen. Wir sind hier, um dem internationalen Kapitalismus niederzuringen. Denn wir treten an, eine Welt zu gewinnen. Unsere Welt darf nicht in den Händen von Trump oder Putin, von Erdogan oder Assad, noch von Merkel oder May verbleiben. Erst recht darf sie nicht in die Hände eines Gauland oder einer Le Pen fallen. Denn es sind insbesondere die G20-Staaten, die stärksten Wirtschaftsmächte der Welt, die unseren Planeten in den letzten Jahrzehnten an den Rand des wirtschaftlichen, politischen, aber auch des ökologischen Kollaps gebracht haben. Das ist eine Wahrheit, die so mancher von uns in Deutschland einmal vergessen mag. Aber da ich gerade erst am Donnerstag aus Pakistan zurückgekommen bin, kann ich euch sagen, dass es sich lohnt zu kämpfen und dass 99% dieser Welt gezwungen sind zu kämpfen, tagtäglich. Aber die Konsequenzen beginnen uns auch hier zu erreichen. Sie erreichen uns zum Beispiel in Form von Geflüchteten, die vor dem Gebrauch deutscher Waffen, vor den Kriegen der G20 weltweit fliehen müssen. Es ist auch die Regierung Merkels, die Regierung aus CDU und SPD, die für diese Politik der Ausbeutung, der Krise und der Kriege steht. Natürlich, Merkel hält sich die Maske des Humanismus vors Gesicht. Ein Martin Schulz kann dann auch schon mal den sozialen Wandel versprechen. Doch diese Heuchelei kann uns nicht täuschen. Es ist und war die Regierung Merkels, die Regime wie Erdogans, Netanjahus oder des Königs Sauds in Saudi-Arabien wirtschaftlich und militärisch stützt. Doch für jene, die aus eben diesen Regionen vor Krieg und Elend fliehen, werden die Mauern der Festung Europa hochgezogen. In den vergangenen Jahren wurden die Asylgesetze erneut massiv verschärft. Die Lebensumstände vieler Geflüchteter hier sind katastrophal. Aber auch im Rest Europas, speziell in Griechenland, in Spanien oder in Portugal, ist vom sogenannten Humanismus des deutschen Imperialismus wenig zu spüren. Die sozialen Systeme wurden dort ganz nach dem Modell der Agenda 2010 zerschlagen. An der Armut, Arbeits- und Obdachlosigkeit der lohnabhängigen Europas fressen sich die deutschen Banken und Konzerne in Form von Privatisierung und Niedriglöhnen die Bäuche voll. Der Aufstieg rassistischer Parteien wie der Alternative für die Deutschland oder Le Pen's Front National. Der erstarkende Nationalismus nach dem Brexit in Großbritannien. Oder der kalte oder vielleicht doch ganz heiße Krieg in der Ukraine sind aus dem Chaos geboren, das die Großmachtspolitik des deutschen Kapitalismus, ja der deutschen Regierung in Europa erneut entfesselt hat. Wir stellen uns entschlossen diesem Vormarsch entgegen, sei es der heutigen Regierung oder sei es der extremen Rechten. Das haben wir erst letztes Wochenende in Köln gezeigt. Doch wir werden uns nicht verstecken gegenüber der AfD, hinter dem Rücken Merkels oder Schulz. Die ewige Kanzlerin und der EU-Bürokrat aus Brüssel, sie vertreten wie kaum jemand in der deutschen Politik das Establishment der Kapitalistinnen. Das Gleiche gilt für das Hirngespenst Rot-Rot-Grüns auf Bundesebene. Welche politischen oder sozialen Wundertaten dürfen wir schon von einem politischen Projekt erwarten, das gleich zu Amtsbeginn in Berlin den Bausekretär Holm entließ? Man wollte wohl schnell klar machen, dass die 100.000 privatisierten Wohnungen unter Rot-Rot den Immobilienspekulanten erhalten bleiben sollen. Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir klare Kante zeigen. Gegen die Rassistinnen der AfD, gegen die imperialistische Regierung Merkels, gegen den Kapitalismus. Das heißt, eine revolutionäre Alternative aufzubauen. Eine Partei, die wirklich eine Partei der Bewegung ist. Eine Partei der internationalen Befreiung. Wer verspürt nicht den Wunsch, sich bei Wahlen für eine revolutionäre Machtperspektive entscheiden zu können? Braucht es nicht eine Organisation, die die Gewerkschaften wieder zum Kämpfen bringt? Brauchen wir nicht eine Kraft, die in jedem Stadtteil, bei jedem Konflikt, ob im Kiez, um Miet oder Lohn, ob im ganzen Land gegen Militarismus und Rassismus ganz vorne mit dabei ist? Lasst uns heute gegen den Kapitalismus demonstrieren. Doch lasst uns auch gemeinsam für eine befreite Welt in Bewegung setzen. Die Mobilisierung gegen den G20-Gipfel im Juli ist ein guter Ansatzpunkt, um unsere Kämpfe zusammenzuführen. Dort können wir den Kampf gegen Rassismus und Sexismus, gegen Krieg und Imperialismus, gegen die soziale Not in Deutschland und auf der Welt sowie die Zerstörung unserer Umwelt machtvoll demonstrieren. Wir werden alles dafür tun, damit nicht nur diese Themen zusammengeführt werden, sondern auch unsere Bewegung zu einer neuen revolutionären Partei zusammengeführt wird. Lang lebe der revolutionäre 1. Mai! Hoch, lebe die internationale Solidarität!